Kundgabe 4494. Empfangen durch Bertha Dudder am 24.11.1948. Glaube und Liebe. Ständige Gegenwart Gottes. Es genüge euch zu wissen, dass ich im Geist ständig unter den Meinen weile, dass ihr niemals allein seid, so ihr euch zu mir bekennt, im Herzen und vor der Welt. Und so ihr davon überzeugt seid, kann euch nichts mehr erschrecken oder euch im Glauben wankend machen. Dieser Glaube an meine immerwährende Gegenwart macht euch aber auch zu den Meinen, die dann auch in der Liebe leben, weil sie an mich glauben, oder auch tief und lebendig glauben, weil sie in der Liebe leben. Denn Glaube ohne Liebe ist nicht zu denken, weil eines aus dem anderen hervorgeht. Der Glaube kann stets gewonnen werden, so sich ein Mensch bemüht, liebetätig zu sein, ohne jeglichen Eigennutz, weil dadurch der Geist in ihm geweckt wird, der den Menschen gedanklich so belehret, dass er zu glauben vermag, dass ihm alles einleuchtend ist, was ihm vorgestellt wird, was ihm durch meine Diener auf Erden oder durch mein geschriebenes Wort gelehrt wird, als Glaubenswahrheit. Und darum müssen die Menschen, die das Gebot der Nächstenliebe erfüllen, auch stets gleicher Meinung sein in Glaubensdingen, weil mein Geist überall das Gleiche lehrt und weil ich verhüte, dass die Meinen untereinander uneins sind. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und ich werde wahrlich euch die Wahrheit vermitteln und dafür Sorge tragen, dass die Meinen in der alleinigen Wahrheit stehen. In der Endzeit werden die Meinen heftig angegriffen werden und sich verantworten müssen für ihr Denken und Handeln. Dann solltet ihr euch nur vergegenwärtigen, dass ihr nicht allein den feindlichen Angriffen gegenüberstehet, dass ihr immer mich selbst zur Seite habt, dass ihr euch nicht zu fürchten brauchet, was ihr reden und mit welchen Worten ihr euch rechtfertigen solltet vor jenen. Denn ich selbst lege euch die Worte in den Mund, so wie ihr nur für mich und meine Lehre eintretet. Der Glaube an meine Gegenwart wird euch immer sicher und furchtlos auftreten lassen. Ihr werdet mich nicht in der Ferne suchen, sondern stets gewiss sein, dass ich euer ständiger Begleiter bin und euch nicht allein lasse in irdischer oder geistiger Not. Und so werdet ihr standhalten im letzten Kampf, bis euch endgültige Erlösung wird durch meine Liebe. Amen.